Schlangen bauten an ein achtbeiniges Rad. Er reitet durch die Finsternis, denn die Samen sprach. Voraus fliehen zwei Raben, die können nur von der Welt. Voraus ragen zwei Wölfe, das ganze Schwachen sind wie es sind. Er hat mir und der Rune, für Erwin im Land. Und Bogen hat länger der Schlachten, all wir. Schon wieder so besoffen. Sieht scheußlich aus. Sollen wir verpissen oder was? Hört auf, der macht das gerne. Ihr werdet nicht erfreut sein. Nee. Kein Metal. Dieser Metaler. Ich auch nicht. Thank you. Mann, ich bin auch ein alter Mann. Wenn der Lotse sehen könnte, der konnte heute nicht kommen. Habt ihr gewusst, dass jemand faul ist hier in der Ecke? Ausziehen immer das. Aus der Seele gesprochen da hinten, naja. Also so. Das ist ein Benehmen des Unerträglichen. Saalräumen. Was singt denn da hinten? Verboten.